Hörverständnisübung Nummer 8. Zimmersorgen. Ursula, eine Studentin, hat Schwierigkeiten mit ihrem Zimmer und ihrer Wirtin. Sie fragt Jochen, einen guten Bekannten, um Rat. Du Jochen, jetzt muss ich dich mal was anderes fragen. Tja, was denn? Ich bin eigentlich wahnsinnig unzufrieden mit meinem Zimmer. Wieso, das ist doch... Nicht mit dem Zimmer direkt, das ist ja an sich ganz schön, aber... deine Bude ist doch toll. Ja, da beneiden dich doch alle drum. Ja, aber die kennen ja auch meine Wirtin nicht. Tja, was du, ich bin so eingeengt. Ich darf also jetzt neuerdings nicht mehr in die Küche, weil der Sohn gekommen ist oder irgendwas und sie braucht die Küche also pausenlos für sich. Ich muss jedes Mal fragen, wenn ich mir auch nur einen Tee machen will. Kochen will ich ja gar nicht. Und außerdem darf ich auch nicht mehr ins Bad. Ich kann also nicht ein bisschen Wäsche mal waschen und hör mal, du warst doch mit der Frau sehr, sehr gut gestanden. Das war doch alles wunderbar in Ordnung. Du bist doch da jetzt schon seit zwei Semestern. Ja, die war auch an sich ganz nett, aber nun hat sie, ich weiß nicht, vielleicht hat sie Schwierigkeiten mit ihrem Sohn oder irgendwas. Ich weiß es jedenfalls nicht. Sie ist merkwürdig. Unfreundlich plötzlich. Und ja, du hör mal, suchst du eine neue Wohnung oder was? Das wird allerdings schwierig, das sage ich dir gleich. Ja, ja. Und ich meine, deine Wohnung ist schon toll. Ich meine, die ist ungefähr 10 Minuten von der Uni weg. Ja. Und du kannst da zu Fuß hingehen, wenn es sein muss. Wer hat denn das heute schon? Ja, ja, das stimmt. Und ich würde mir schon schwer überlegen, ob du dich nicht mit deiner Wirtin wieder arrangierst oder ob du eine neue Wohnung... Ja, ich habe nur einfach das Gefühl, sieh mal, gestern habe ich bis 1 oder was, weißt du, wegen meinem Referat gearbeitet und da ist sie heute Morgen gekommen und hat gesagt, ich verbrauche zu viel Strom. Das ist nur lächerlich, nicht, bei der Miete. Na, weiß Gott. Ich würde mich ganz gern mit ihr arrangieren, aber ich habe das Gefühl, es hat keinen Sinn. Was du, meinst du? Pass mal auf, du suchst also faktisch eine neue Wohnung. Ja, was meinst du? Soll ich mir nicht was Neues... Hast du schon mal annonciert in der Zeitung? Hat das einen Sinn? Gott, manchmal hat man Glück. Meistens geht es natürlich schief. Das ist doch eine entsetzliche Rennerei, nicht? Ja, und vor allem kostet es ein bisschen Geld. Und mit dem Studentenwerk hast du es da mal probiert? Nee, weißt du, die losen so manchmal früh. Wohnungen aus. Dann muss man so früh hin. Ja, dann musst du mal ein bisschen früher aufstehen, du lieber Gott, das macht ja nichts. Mach ich nicht so gern. Ja, klar. Ja, gut, tja, aber... Du pass aber, mal auf, es gäbe natürlich eine Möglichkeit. Meine Wirtin, die hat ein kleines Zimmerchen. Die ist ganz nett, ich meine auch nicht so das Wahre, aber... Die ist ganz nett, die hat ein Zimmer. Ja. Und ich müsste mal fragen, ob sie es vermietet. Es ist so, die erwartet ihren Sohn zurück. Der ist nämlich gerade der macht seinen Militärdienst. Und ich weiß nicht, ob sie den, wenn der zurückkommt, bei sich einmieten will oder so. Das hat ja nur keinen Zweck, nur für ein halbes Jahr oder so. Das müsste schon länger sein, nicht? Tja, Gott. Dann kann ich ewig umziehen, sonst kriege ich meinen Kram ja nie fertig. Tja, mein. Und? Du, aber pass mal auf. Der Jürgen, der macht doch, du kennst doch einen Jürgen. Ja. Der macht doch Examen nächstes Semester. Der geht nächstes Semester. Ja, der will nach Hamburg. Ach ja. Ja. Und der hat doch diese fantastische Bude mit der Galerie, weißt du? Himmlisch. Oben das Bett und diese schöne Treppe, diese alte Rauf. Ja, ja. Diesen ganz alten Haus, weißt du? Ja, und dann diese kleine Kochnische. Das ja, du, wir waren doch, glaube ich, mal vor einem halben Jahr da bei der Party. Ne? Ja, ja. Den könnte ich natürlich mal fragen, ob da was zu machen ist. Ist das denn teuer? Oh, ich glaube, das war sogar sehr billig. Ja? Aber du müsstest halt noch ein bisschen Geduld haben. Ich meine, der geht erst in ungefähr 3-4 Monaten. Wenn ich wüsste, wo ich dann hingehen kann, dann würde ich das ja auch noch aus... Ich meine, so schlimm ist es nicht, aber es ist einfach unerfreulich. Du weißt, Du pass mal auf, ich rufe den mal an. Oder ich sehe ihn vielleicht heute in der Vorlesung. Ja? Kann sein, ja. Und dann rede ich mal mit ihm. Ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht hat er irgendwas schon mit einem anderen Freund oder einem Kollegen ausgemacht. Aber wenn die Wohnung frei ist und er weggeht... Du, da wäre ich dir wahnsinnig dankbar. Ich probiere es mal. Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Wir sehen uns ja morgen. Tschüss, Jochen. Du, pass mal auf. Ja? Ich wollte dich noch was fragen.